Dialog Nummer 5. Haben Sie eine Familie? Nein, ich habe keine Familie. Ich bin nicht verheiratet und habe auch keine Kinder. Ich habe einen sehr interessanten Beruf und er nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ich bin ja noch jung, aber ich will mir eine gute Karriere aufbauen. Ich denke, Karriere und Familie, das passt einfach nicht zusammen.